Stopp, stopp, das muss ich machen. Nun, Hits und ihre Vorlagen. Wir sind bei Folge 85. Am Mikrofon ist Frank Laufenberg. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war, but I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. Still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Take your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Take your love to town. For God's sakes, turn around. Ein weltweiter Erfolg war das im Jahre 1969 für Kenny Rogers and the First Edition. So stand es auf der ersten Veröffentlichung dieser Platte damals im Jahre 1969, als das Ding ein Top-10-Hit war in den USA und auch in Großbritannien. Es gibt viele Irritationen darüber. Ist das jetzt eine Nummer von Kenny Rogers gewesen? Ich glaube, er hat das Ding mehrfach aufgenommen und dann auf seinen Solo-Platten, dann hieß es dann natürlich nur Kenny Rogers. Aber das hier war die Original-Single aus dem Jahre 1969 von Kenny Rogers and the First Edition. Wer machte nun das Original? Das ist nun auch schon wieder schwierig. Alleine im Jahre 1967 gab es mehrere Aufnahmen davon. Mehrere. Also einmal gab es da die Calhoun Twins oder im August 67 Bobby Goldsboro, die Statler Brothers ebenfalls im August 67, Juli 67 George Hamilton der Vierte, Roger Miller im Mai 1967 und ein Johnny Darrell im März 1967. Aber von der Originalaufnahme gibt es zwei Aussagen, was denn nun als erste bewertet werden könnte. Als erster aufgenommen hat diese Version oder diesen Titel, Ruby, Don't Take Your Love to Town, am 8. September 1966 Waylon Jennings. Aber er hat das Ding erst im August 1967 veröffentlicht. Vor ihm war Mel Tillis auf dem Markt im Januar 1967. Drum gilt er als die erste Version, die veröffentlicht wurde. Jetzt habe ich mir die Mühe gemacht und habe mir ein paar von diesen Versionen aus dem Jahr 1967 angehört und muss sagen, die sind alle schlaff gegen das, was Kenny Rogers daraus gemacht hat. Drum ist auch seine Version, glaube ich, der größte Hit geworden. Und Mel Tillis, der hat dieses Stück geschrieben und ist derjenige, der es als erster veröffentlicht hat. Also zählen wir jetzt als Originalversion den Autor Mel Tillis und seine Version von Ruby, Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadows on the wall tells me the sun is going down. Oh, Ruby, don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asia war, but I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true, I'm not the man that I used to be. Oh, but Ruby, I still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed, and the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Oh, Ruby, don't take your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know, I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Mel Tillis hat diese Geschichte von Ruby, die ihren Ehemann, der aus dem Krieg zurückgekommen ist und sich nicht mehr bewegen kann, die Beine nicht mehr bewegen kann und nur noch im Bett liegen kann, verlässt, um in die Stadt zu gehen, in den Koreakrieg verliebt oder die Zeit nach dem Koreakrieg. Es gibt eine Originalvorlage für diese Geschichte, die Mel Tillis offensichtlich irgendwo gelesen hat, nämlich jemand ist aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen und hat genau das erlebt und hat dann Frau und sich umgebracht. Also von wegen, ich stehe dann auf, ich am liebsten würde ich aufstehen und würde sie umlegen, wie er in diesem Lied singt hier. Das ist in der Realität wirklich passiert. Tragische Geschichte von Ruby, hier mit Mel Tillis, und ich glaube, es gibt 60, 70, 80 Versionen von diesem Titel, Coverversionen, und immer wieder hat Mel Tillis mitverdient, denn er hat dieses Stück geschrieben. Vera Lynn singt nun. Vera Lynn singt If You Love Me. Sun should tumble from the sky, if the sea should suddenly run dry, if you love me, really love me, let it happen. I won't care if it seems that everything is lost. I should smile and never count the cost. If you love me, really love me. love me, let it happen, darling. I won't care. Shall I catch a shooting star? Shall I bring it where you are? If you want me to, I will. You can't set me any task. I'll do anything you ask. If you'll only love me still. When at last our life on earth is through, I shall share eternity with you. Stirbt, wird ganz Großbritannien weinen. Vera Lynn, oh, das ist ja nun eine Lichtgestalt, die als Truppenbetreuerin im Zweiten Weltkrieg den Namen bekommen hat, The Forces Sweetheart. Vera Lynn ist inzwischen 102 Jahre alt, geboren am 20. März 1917. Und mit 7 hat sie zum ersten Mal auf der Bühne gestanden und gesungen. Und mit 1935 machte sie ihre ersten Radioauftritte mit dem Joe Loss Orchestra. Und es ist unfassbar, wen sie alles überlebt hat. Unfassbar. If You Love Me, eine der vielen erfolgreichen Aufnahmen von unserer Dame Vera Lynn. Dame ist wie der Ritter, der Knight. Der andere, der weibliche Teil ist halt Dame. Dame Vera Lynn, die richtig Vera Margaret Welch hieß und dann als Künstlername den Geburtsnamen ihrer Großmutter angenommen hat. Ich weiß nicht, die ist, glaube ich, 175 geworden oder sowas. Naja, vielleicht nicht ganz so alt. Jedenfalls schon ein erstaunliches Alter für Vera Lynn. So, wer machte denn If You Love Me, wer machte denn das Ding? Ja, da gibt es also wirklich viele verschiedene Versionen. If You Love Me mit K-Star im Jahre 54, mit Heather Brooks 54, dann mit einer Shirley Harmer Januar 54, Dorothy Quires macht es im November 1953 und Vera Lynn kam damit im November 1953. Aber die Vorlage für diesen Hit, die Vorlage kam im Jahre 1950 von Edith Piaf. Edith Piaf und ihre Hymne an die Liebe. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'abandonne, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Que tu m'aimes. bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. 1950 hat übrigens Edith Piaf ebenfalls eine englischsprachige Version davon aufgenommen und den Text hatte damals Eddie Constantin, der Schauspieler und Sänger Eddie Constantin, geschrieben. Als dann Vera Lynn und die anderen hingegangen sind und haben ihre Versionen gemacht, ihre englischsprachigen Versionen, ist ein anderer hingegangen und hat gesagt, also der Text von Eddie Constantin, gut, machen wir einen neuen Text. Also, das Original natürlich in der französischen Sprache von Edith Piaf, aufgenommen am 2. Mai 1950. Und jetzt sind wir gleich nochmal bei Edith Piaf, beziehungsweise zuerst einmal bei den Browns. Und das sind zwei Schwestern und ein Bruder. Und die Browns haben eine wunderbare Aufnahme gemacht von einem Titel, der da heißt The Three Bells. There's a village hidden deep in the valley, among the pine trees half forlorn. And there on a sunny morning, little Jimmy Brown was born. Boom, boom, boom, boom. All the chapel bells were ringing in the little valley town, and the song that they were singing was for baby Jimmy Brown. Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, bless this hour of meditation, guide him with eternal love. There's a village hidden deep in the valley, beneath the mountains high above. And there, 20 years thereafter, Jimmy was to meet his love. Boom, boom, boom, boom. All the chapel bells were ringing. T'was a great day in his life, 'cause the songs that they were singing was for Jimmy and his wife. Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, bless, O Lord, this celebration. May their lives be filled with love. From the village hidden deep in the valley, One rainy morning, dark and gray, a soul winged its way to heaven. Jimmy Brown had passed away. Boom, boom, boom, boom. Just a lonely bell was ringing in the little valley town. 'Twas farewell that it was singing to our good old Jimmy Brown. And the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, may his soul find the salvation of thy great eternal love. Ein riesengroßer Erfolg für die Browns im Jahr 1959. Da war dieses Stück in Frankreich schon ein uraltes Liedchen. Geschrieben wurde dieser Song im Jahre 1939 von einem gewissen Gilles. Das war der Künstlername von Jean Villar. Und der hatte dieses Lied geschrieben und irgendwann hat Edith Piaf das gehört und hat gesagt, das wäre doch eigentlich eine tolle Sache für uns. Aber bevor sie es wirklich aufgenommen hat, muss es schon weitere Aufnahmen gegeben haben. Ich habe hier eine Unterlage, da steht, die Melody Maids haben 1948 den Titel aufgenommen, The Three Bells. Leider finde ich nirgendwo dafür eine Bestätigung oder gar den Titel. Sollte zufälligerweise jemand wissen, wo er zu haben ist oder wo man ihn finden kann, oder hat ihn sogar, würde ich ihn gerne mal hier spielen. Aber hier kann ich ihn nicht spielen, aber ich kann die Version spielen von Edith Piaf, die sie aufgenommen hat im September des Jahres 1959. Hier ist Edith Piaf und auch da geht es um die drei Glocken, die läuten bei der Geburt, bei der Hochzeit und beim Tod. Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme. Vos petits enfants, demain il sera marin. Une cloche sonne, sonne, sa voix d'écho en écho. Dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico. Pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine une flamme, encore faible qui réclame protection dans les amours. Village au fond de la vallée, loin des chemins, loin des humains. Voici qu'après 19 années, une pure flamme s'élève et qui proclame la grandeur de votre amour. Voici quand la nuit étoilée, un cœur sombre. une cloche sonne à sonne. Elle chante dans la vente, obsédante et monotone. Elle redit au vivant, ne tremblez pas cœur fidèle, il vous fera signer. Avec la vie éternelle, l'éternité de l'amour. Edith Piaf mit den Compagnons de la Chanson, hier mit ihrer Version von den drei Glocken. Jetzt was ganz anderes, musikalisch auch ganz anderes. Und wir springen auch nach vorne in das Jahr 1974 in den Hitparaden weltweit. Ein Titel, der da heißt Never Can Say Goodbye. Interpretin Gloria Gaynor. Im September ist sie 70 Jahre alt geworden, diese Gloria Gaynor, die wirklich auch mit dazu beigetragen hat, dass es sowas wie Philly Sound und Disco Sound gegeben hat. 1974. Never Can Say Goodbye. Und sie ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, was solche Remixe oder Überarbeitungen von Liedern bringen können. Ich habe im Vorfeld habe ich eine schöne Version gesucht von Never Can Say Goodbye von ihr. Und habe da einen Titel gefunden, 8 Minuten lang. Das kann doch nicht wahr sein, das war doch damals nicht 8 Minuten lang. Ja, das sind dann spätere Remixe oder was wie immer man dieses Zeug nennt. Und die klingen grässlich. Also am besten klingt wirklich diese Version hier vom September 74. Die ist schön zackig, kann man Disco Fox drauf tanzen. Und war eine irre Nummer. Weltweit. Vor ihr schon 3 Jahre vorher waren die Sandpipers mit dem Titel auf dem Markt. Oder Ray Conniff oder Johnny Walker and the All-Stars. Oder im August 1971 Andy Williams. Ja, das wäre auch eine schöne Version gewesen, die man mal hätte spielen können. Aber wir wollen ja Hits und Vorlagen spielen. Und Sie hören im Übrigen Popstop, das Musikradio, mit genau dieser Sendung, Hits und ihre Vorlagen. Und die Vorlage für den Titel von Gloria Gaynor kommt aus dem Jahre 1971. 16. März 1971. Da sind ein paar Jungs im Studio und nehmen diesen Titel auf. Und diese Jungs nennen sich Jackson 5. Hätte auch eine schöne Soloplatte sein können vom kleinen Michael Jackson, denn er war natürlich hier die Leadstimme bei dieser Aufnahme, der Originalaufnahme von Never Can Say Goodbye. Jetzt wieder ein Titel von einer amerikanischen Band. Ja, da gibt es auch Streitigkeiten. Was ist das Original von Louie Louie von den Kingsmen? Kingsmen, Louie Louie? Ja, wie klang das nochmal? So. Got your chill, I'm about to play. ist es ja wirklich eine simple Nummer. Da gibt es auch wieder viele Vorlagen und man kann nachlesen, erste Version von diesem Titel stammt von einem René Touzel und hieß da El Loco Chacha. Ja, kann gut sein, wirklich gut. Und, aber irgendwo anders kann man in dem gleichen Artikel, in dem das steht, kann man auch lesen, dass die Gruppe Raiders wurde bei Konzerten aufgefordert, sie sollen doch mal Louie Louie von den Kingsmen spielen. Und die kannten das nicht. Und dann sind sie angeblich hingegangen und haben die Platte von den Kingsmen gekauft und haben es dann ins Repertoire übernommen. Blöde bei der Sache ist nur, die Kingsmen haben ihre Platte veröffentlicht im Juni 1963. Paul Revere and the Raiders, allerdings schon im April 1963. Also an dieser Geschichte kann irgendwas auch nicht stimmen. Wobei, ob das, was ich jetzt hier als Unterlage habe, stimmt, das wissen wir auch nicht. Also, gehen wir mal davon aus. Im Juni 1963 kamen die Kingsmen, April 1963 Paul Revere. Dann gab es noch davor einen Rockin' Robin Roberts, der macht das Ding 61. Aber die Originalaufnahme, wenn man so will, die war von Richard Perry and the Pharaohs. Richard Berry and the Pharaohs. Und die brachten ihren Titel raus im April des Jahres 1957. Hier nochmal so höre, muss ich automatisch an Havana Moon denken von Chuck Berry. Das ist ja auch ein gottbegnadeter Filzbruder gewesen. Wenn der ein paar Noten umgeschrieben hat, war das dann sofort sein Titel. Aber diese Aufnahme hier erinnert wirklich an Havana Moon von Chuck Berry, später von Santana und anderen Interpreten. Und die machten dann auch so ein Spanglish, so ein Spanisch-Englisch, was die da sangen auf ihren Titelchen. Havana Moon sollte natürlich von Kuba handeln. Kuba! Jetzt habe ich eine Aufnahme aus dem Jahre 1952 von Bill Haley mit seinen Saddlemen. Das war noch vor seinen Kometen. Da hatte er noch Sattelmänner. Saddlemen! Und das Stückchen, das sie aufgenommen haben im April des Jahres 1952, das hieß Rock the Joint. We're gonna tear down the mailbox, rip up the floor, smash out the windows and knock down the door. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Well, six times six is 36. I ain't gonna hit for six more licks. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this this joint, we're gonna rock this joint tonight. Rag, side by side, a flying low and a flying wide. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock this joint tonight. And a Virginia reel, just let your feet know how you feel. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock this joint tonight. Six is 36. I ain't gonna hit for six more licks. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock this joint tonight. Da ist auch schon viel drin von Rock Around the Clock hier bei dieser Aufnahme. Rock the Joint mit Bill Haley und seine Settleman vom April des Jahres 1952. Das ist noch ein bisschen vor Rock Around the Clock gewesen. Aber hier geht es um Rock the Joint. Vor Bill Haley hat ein gewisser Jimmy Cavallo diesen Titel aufgenommen. Oder Chris Powell im Jahre 1949. Und im Mai 1949, da erschien das Original von Rock the Joint mit Jimmy Preston and his Prestonians. Oder Prestonians. Ich kann es nicht genau lesen. Immer. Jedenfalls Jimmy Preston. Das stimmt. Ihr sagt. We're gonna rock the joint tonight. und jetzt habe ich noch eine wunderbare Geschichte, die sich so in der zweiten Hälfte des Jahres 1968 abgespielt hat. Ein gewisser Shelby Singleton hatte sich von der Plattenfirma, für die er jahrelang gearbeitet hat, getrennt und hat gesagt, so, jetzt mache ich meine eigene Plattenfirma. Und gleichzeitig hat er sich von seiner Frau getrennt. Ich sage Ihnen gleich, was das miteinander zu tun hat. Als so ziemlich erste Veröffentlichung auf seiner neuen Plattenfirma kam, ein Titel, der hieß Harper Valley PTA. Harper Valley PTA, das ist so die Eltern- und Lehrervereinigung, die mal zusammenkommt, um darüber zu sprechen, ob das in der Schule auch alles richtig läuft. Und dabei kommen dann manchmal Sachen ans Tageslicht, die eigentlich kein Schwein hören wollte. Aber egal, man spricht darüber und manchmal zieht man auch einfach über die Leute her. Und das genau kommt hier vor bei Harper Valley PTA. Das muss ein trauriges Nest sein, in dem man mal wieder nicht tot über dem Zaun hängen möchte. Aber die Leute sind in Harper Valley genauso wie an vielen, vielen anderen Orten auf dieser Welt. Sie reden sich die Schnauze wund über andere Menschen und vergessen dabei, dass sie selbst eigentlich auch ein bisschen Dreck am Stecken haben. Das ist der Inhalt des Liedes Jeannie C. Reilly, Harper Valley PTA. Und was hat das jetzt mit dem Shelby Singleton zu tun? Moment, hier ist erstmal Jeannie C. Reilly. Davon, die auch recht erfolgreich waren in den USA, von dieser Geschichte, weil offensichtlich ist Harper Valley überall in den USA oder ach, Quatsch. Es ist überall auf der Welt. Überall ist ein bisschen Peyton Place. So, und das Original stammt von Margie Singleton. Aha, der heißt genau wie Shelby Singleton. Ja, das war die Verflossene. Die ist bei einer anderen Plattenfirma unter Vertrag gewesen und hat dann im Juli 1968 diesen Titel aufgenommen. Und davon hat dann ihr Verflossener Wind bekommen und hat gesagt, jetzt müssen wir schnell auch eine Aufnahme davon machen. Mal gucken, vielleicht sind wir ja erfolgreicher als meine Frau, meine ehemalige. Und in der Tat ist es so gewesen. Ginny C. Reilly wurde Nummer 1 in der amerikanischen Hitparade. Und die Version von Margie Singleton, die kurz zuvor erschienen war, ja, die kennt man eigentlich kaum. Hier ist sie. To tell you all a story about a Harper Valley widowed wife who had a teenage daughter who attended to the Harper Valley High. Her daughter came home one afternoon and didn't even stop to play. She said, Mom, I got a note here from the Harper Valley PTA. Said, Mrs. Johnson, you're wearing your dress is way too high. It's reported you've been drinking and running around with men and going wild. We don't believe you ought to be a bringing up your little girl this way. It was signed by the secretary, Harper Valley PTA. Happened that the PTA was gonna meet that very afternoon. They were sure surprised when Mrs. Johnson wore her miniskirt into the room. She walked up to the blackboard and I still recall the words she had to say. She said, I'd like to address this meeting of the Harper Valley PTA. There's Mr. Taylor sitting there, and seven times he's asked me for a date. Mrs. Taylor sure seems to use a lot of ice whenever he's away. And Mr. Baker, can you tell us why your secretary had to leave this town? And shouldn't Widow Jones be told to keep her window shades all pulled completely down? Couldn't be here cause he stayed too long at Kelly's bar again. And if you smell Shirley Thompson's breath, you'll find that she's had a little nip of gin. Then you have the nerve to tell me that you think that as a mother I'm not fit. This is just a little painting place and you're all Harper Valley hypocrites. You own because it really did, it happened just this way. The day my mama socked it to the Harper Valley PTA. Was mit der Stimme hinten immer runtergegangen. Hey. Irgendwie hat Ginny C. Reilly das wow, so gesungen, da konnte man sagen, ja, hinter der sind wirklich alle aus Harper Valley her gewesen. Bei Margie Singleton hat man das Gefühl, ach, die ist so brav, da lohnt es sich gar nicht hinterher zu sein. Vielleicht war das der Grund, warum sich Shelby Singleton von Margie Singleton getrennt. Also eine Vermutung, lass den Mist. Ja, jetzt bleiben nur noch 4 Minuten übrig, da kann man nichts Besonderes mehr spielen, also spiele ich Ihnen jetzt noch etwas Wunderbares vor, nämlich nochmal Edith Piaf. Und zwar singt sie wieder mit diesen Compagnons de la Chanson die englischsprachige Version, ihre englischsprachige Version von den Three Bells. Das war's für heute. Wieder mal Hits und ihre Vorlagen, Musikzusammenstellung und am Mikrofon Frank Laufenberg. Ich hoffe, Sie hatten Spaß an dieser Sendung und hören auch die Folge 86, folgende und so weiter. A bell for birth, a bell for marriage, a bell for death. There's a village hidden deep in the valley, among the pine trees have fallen, and there on a sunny morning little Jimmy Brown was born. So his parents brought him to the chapel when he was only one day old, and the priest blessed the little fellow. Welcome, Jimmy, to the fold. All the chapel bells were ringing in the little valley town, and the song that they were singing was for baby Jimmy Brown. There's a village hidden deep in the valley, beneath the mountains high above, and there 20 years thereafter Jimmy Brown was to meet his love. Many friends were gathered in the chapel, and many tears of joy were shed in June on a Sunday morning when Jimmy and his bride were wed. All the chapel bells were ringing, 'twas a great day in his life. Oh, the song that they were singing was for Jimmy and his wife. From the village hidden deep in the valley, one rainy morning dark and gray, a soul winged its way to heaven. Jimmy Brown had passed away. Silent people gathered in the chapel to say farewell to their old friend, whose life had been like a flower budding, blooming till the end. Just a lonely bell ringing in the little valley town. 'Twas farewell that it was singing to our good old Jimmy Brown. And the little congregation prayed for guidance from above. Let us not into temptation make his soul find the salvation of thy great eternal.